بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، wir machen weiter bei dem siebten Zeichen von إشراط الساعة. Und ein Zeichen der Stunde. Wir sind bei den kleinen Zeichen und machen weiter bei dem siebten. Das Erscheinen derjenigen, die sich als Propheten ausgeben. Und zu den Zeichen, die bereits erschienen sind, gehört unter anderem auch das Erscheinen von Lügnern, die vorgeben, Propheten zu sein. Und es sind bereits 30 an die 30 gewesen. Einige sind zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam erschienen, andere zur Zeit des Sahaba, der Gefährten, und einige sind in der heutigen Zeit erschienen. Aber hier ist nicht gemeint alle, die das behaupten, weil das sind unzählige. Gemeint sind vielmehr diejenigen, die eine große Anhängerschaft fanden und bekannt wurden, also Anhänger hatten und bekannt wurden. Das sagt in Fath al-Bari, Band 6, Seite 617. Und in beiden Sahih-Büchern, also Bukhari, Muslim, steht, dass Abu Huraira radiallahu anhu überliefert oder berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde wird nicht eintreffen, ehe nicht an die 30 Lügner und Betrüger erschienen sind. Sie alle behaupten, sie seien Gesandte Allahs. Sahih Bukhari, Band 6, Seite 616, Sahih Muslim, Band 18, Seite 45 bis 46. Und Thauban radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde wird nicht eintreffen, bis Stämme aus meiner Umma den Glaubensverweigerern, also Kuffar, folgen und bis sie Götzen anbeten. Und es werden in meiner Umma 30 Betrüger sein. Sie alle geben vor, Propheten zu sein, und ich bin der letzte Prophet. Es gibt keinen Propheten nach mir. Also will damit sagen, nach ihm gibt es keinen Prophet. Deswegen diese 30 sind falsch. Na? Sunan Abu Dawud, Band 11, Seite 324. At-Tirmidhi, Band 6, Seite 466. Die Ahadith, die über das Erscheinen von Betrügern und Lügnern berichten, sind sehr viele. Und in einigen Ahadith sind es genau 30, wie im Hadith von Thauban erwähnt. In anderen sind es wiederum etwa 30, wie der Hadith in den beiden Sahih-Büchern verdeutlicht. Und möglich ist, dass die Überlieferung von Thauban jene Überlieferung stärkt und stützt. Siehe Fath al-Bari, Band 13, Seite 87. Und wir erwähnen einige dieser Lügner. Und zu diesen 30 gehört Musaylima al-Kadhab, Musaylima der Lügner, der zum Ende der Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgab, Prophet zu sein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte ihm einen Brief und nannte ihn Musaylima, den Lügner. Er hatte viele Anhänger und fügte den Muslimen viel Schaden zu, bis die Gefährten unter dem Khalifen Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu ihn bei der berühmten Schlacht von Yarmouk tötete. Und auch war ebenfalls Al-Aswad Al-Ansi in Jemen und gab ebenfalls vor, Prophet zu sein. Er wurde von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam noch vor seinem Tod getötet. Auch erschien Satcha, die ebenfalls vorgab, Prophetin zu sein. Musaylima heiratete sie, und als er getötet wurde, kehrte sie zum Islam zurück. Und noch einige andere, auch wer ist zum Beispiel in unserer Zeit, zum Beispiel Mirza Ahmed Al-Qadiani aus Indien, also der Kopf der Ahmadiyya-Sekte, der vorgab, Prophet zu sein und der erwartete, Messias zu sein, und dass der Stadt Israel vom Himmel herabgekommen sei. Und er hatte auch viele Anhänger, jedoch haben ihn viele Gelehrte widerlegt, und so weiter und so weiter. Und es gibt auch eine Hadith im Musnad Ahmed, Band 5, Seite 16. Er sagte: Bei Allah, die Stunde wird nicht eintreffen, bis 30 Lügner erscheinen. Der letzte von ihnen ist der einäugige Lügner. Der letzte von diesen 30 ist der einäugige Lügner. Wer ist das? Dajjal. Und auch eine andere Überlieferung sagt Rasulullah, dass unter diesen 30 Lügnern 4 Frauen sind. Er sagte: In meiner Umma sind 27 Lügner und Betrüger. Davon sind 4 Frauen und ich bin das Siegel der Propheten. Es gibt keinen Propheten nach mir. Musnad Imam Ahmed oder Musnad Ahmed, Band 5, Seite 396. Also, wir wissen, dass diese Propheten nach Muhammad sallallahu falsch sind. Weil er der Letzte ist. Das 8. Zeichen, die Verbreitung von Aman, von Sicherheit. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde tritt nicht eher ein, bis der Reisende vom Irak bis nach Mekka reist und dabei keine Angst hat, außer davor, sich zu verlaufen. Musnad Ahmed, Band 2, Seite 370 bis 371. Und dies geschah bereits zu Zeiten der Gefährten, als sich der Islam verbreitete und in den Ländern Gerechtigkeit beherrschte, welche die Muslime eroberten. Und auch wird dieser Zustand in der Zeit von Mehdi und Isa a.s. sein, wenn Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und das Unrecht ersetzt und sich ausbreitet. Also dort ist vollständiger Frieden zur Zeit von Isa a.s. 9. Das Erscheinen eines Feuers im Hijaz. Wo ist Hijaz? Das ist das Gebiet um Mekka, Medina und jene, was über Ta'if ist. Abu Huraira radio anhu berichtet, dass der Prophet sallam sagte: Die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis ein Feuer aus dem Hijaz ausbricht, zu dem sich die Hälse der Kamele in Busra erheben. Und Busra ist eine Stadt in Scham. Oder in Scham, yani. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 78. Und dieses Feuer ist schon erschienen. In der Mitte des 7. Jahrhunderts nach der Hijra im Jahre 654. Und es war ein gewaltiges Feuer, das die Gelehrten, die es gesehen haben, detailliert und umfangreich beschrieben haben. Zum Beispiel An-Nawawi rahimahullah sagte: Zu unserer Zeit brach ein Feuer in Medina im Jahre 654 aus. Es war ein gewaltiges Feuer von der Ostseite hinter Al-Hurra oder Hirra. Das Ereignis wurde überall, vor allem im Scham, verbreitet. Mir teilte es jemand von den Bewohnern Medinas mit. Sharh al-Nawawi lil Muslim, Band 8, Seite 28. Und Ibn Hajar rahimullah sagte: Das erwähnte Feuer ist das Feuer, das in der Region um Medina, wie es Al-Qurtubi und andere sahen, erschien. Fath al-Bari, Band 13, Seite 79. Aber dieses Feuer ist nicht das Feuer, das am Ende der Zeit die Menschen zum Versammlungsort treibt, wie es später im Kapitel über die großen Zeichen, inshallah, behandelt wird. Na, 10. Zeichen, Kampf gegen das Turkvolk. Turkvolk. Kampf gegen das Turkvolk. Also sozusagen gegen die Türken. Muslim überlieferte, dass Abu Huraira, 9. ist das Erscheinen eines Feuers im Hijaz. Das so 9. So, 10. Kampf gegen das Turkvolk. Muslim überlieferte, dass Abu Huraira radio anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Muslime das Turkvolk bekämpfen, ein Volk, dessen Gesichter wie Schichten aus Leder sind, ihre Kleider und Schuhe sind aus Haaren. Sahih Muslim, Band 18, Seite 37. Und noch eine andere Überlieferung über Bukhari. Die Stunde wird nicht eintreffen, bis ihr ein Volk bekämpft, dessen Schuhwerk aus Haaren besteht, und bis ihr das Togvolk bekämpft mit kleinen Augen, rötlichem Gesicht, kurzen, plattgedrückten Nasen. Ihre Gesichter sind wie Schichten aus Leder. Sahih Bukhari, Band 6, Seite 600. 4. Und die Tataren sahen so aus. Also wie hier beschrieben wurde aus dem Hadith, die Tataren sahen so aus wie diese. Na? Elftens. Die Bekämpfung der Nicht-Araber, Ajam. Abu Huraira berichtete, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Stunde wird nicht eintreffen, bis ihr Khusa und Karman von den Nicht-Arabern bekämpft. Sie haben rötliche Gesichter, plattgedrückte Nasen, kleine Augen. Ihre Gesichter gleichen runde Panzerschilder. Ihre Schuhe sind aus Haaren. Sahih Bukhari, Band 6, Seite 604. Und wie wir im Kapitel oder was ja wie wir im Kapitel beim Turkvolk erwähnt haben, die sehen sich ähnlich, aber die sind verschieden. Die einen sind Ajami, die einen sind nicht Araber, die anderen sind die Turkvölker. Also es gibt einen Unterschied zwischen ihnen. Na. Zwölftens, der Verlust der anvertrauten Güter. Amana, der Verlust der Amana. Aber was bedeutet die Amana? Die Amana bedeutet, wenn die Sufaha, yani die Schwachsinnigen, Verstandeslosen, die Autorität übernehmen. Das ist hiermit gemeint, yani. Abu Huraira, radiallahu anhu, berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn die anvertrauten Güter vernachlässigt werden und verloren gehen, dann erwarte die Stunde. Er sagte: Wie sieht ihr Verlust aus, o Prophet? Er sagte: Wenn die Angelegenheiten an die Inkompetenten, Ungeeigneten vergeben werden, dann erwarte die Stunde. Sahih Bukhari, Band 11, Seite 333. Und auch erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie die Amana aus dem Herzen entfernt wird, so dass nichts davon übrig bleibt. Hudhaifa anhu berichtete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns zwei Ahadith mitgeteilt. Einer davon hat sich bewahrheitet, also einer davon ist in Erfüllung getreten, und auf die andere Erfüllung warte ich. Er teilte uns mit, dass das anvertraute Gut in die Herzen der Menschen gelegt wurde. Sie lernten vom Koran, dann lernten sie von der Sunna, und er berichtete uns über dessen Schwinden. Er sagte: Der Mensch schläft, dann wird die Amana. Amana, yani, bedeutet das anvertraute Gut, Gegenteil vom Verrat. Damit ist auch die Religion gemeint, wie die folgende Ayah belegt, Sura 33, Vers 72: Wir haben das anvertraute Gut, den Himmel und der Erde und den Bergen angeboten, aber sie weigerten sich, es zu tragen. Sie scheuten sich davor. Der Mensch trug es, gewiss, er ist sehr oft ungerecht und sehr oft töricht. Der Mensch schläft, dann wird die Amana aus seinem Herzen gezogen, so dass ihre Spur wie ein Punkt bleibt. Da schläft er und sie wird entzogen, so dass ihre Spur wie El-Mitchell bleibt. Wie eine Glut, die über dein Bein rollt und wovon eine leere Blase entsteht. Am nächsten Tag handeln die Menschen jedoch, befolgt kaum jemand die Amana. Dann wird gesagt: Im Stamm so und so ist ein zuverlässiger Mann. Und es wird zu einem gesagt, wie weise er ist, wie lieb er ist, wie stark er ist. Aber in seinem Herzen ist nicht einmal ein Senfkorn an Iman, an Glauben. Es gab eine Zeit, in der es mir gleich war, wem ich verkaufe und von wem ich kaufe. Also es hat ihn nicht interessiert, wen er verkauft und kauft. Denn wenn er ein Muslim war, dann war es der Islam, der ihn dazu bringt, seiner Pflicht nachzukommen. Und wenn er ein Christ war, dann war es sein Vermittler. Heute jedoch handle ich nur mit dem und dem. Sahih Bukhari, Band 11, Seite 333. Und wir erwähnen dazu noch eine Aussage. In diesem Hadith liegt ein Hinweis darauf, dass die Amana aus dem Herzen gezogen wird, so dass man betrügt, nachdem man verlässlich und vertrauenswürdig gewesen ist. Das widerfährt demjenigen, dessen Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala verschwunden ist und dessen Glaube schwach wurde. Dass sie mit verräterischen, betrügerischen Menschen verkehren und daraufhin ebenfalls betrügerisch und verräterisch werden, weil der Freund seinem Freund folgt. Zu den Erscheinungsformen des Verlustes der Amana gehört die Vergabe der Angelegenheiten, wie etwa die Führung, Urteilsmacht, Richter und ähnliche Tätigkeiten an inkompetente, ungeeignete Menschen, die nicht fähig sind, sie zu regeln und zu bewahren. Dadurch gehen die Rechte der Menschen verloren, da sie mit ihren Angelegenheiten leichtfertig umgehen und untereinander Versuchungen aufkommen lassen. قبست من هدي الرسول الأثام في العقائد Seite 66. Dreizehntens, das Schwinden des Wissens und das Erscheinen des Unwissens. Welches Wissen ist hier gemeint? Nicht das Wissen der Dunya oder über die Technologie und so weiter, diese Art des Wissens vermehrt sich ständig. Über die Dunya, das Wissen. Was zu reden ist, das Wissen über die Scharia. Dieses Wissen nimmt ab. Und die Unwissenheit vermehrt sich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte in Sahih Bukhari wa Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört die Entziehung des Wissens und das Aufkommen des Unwissens. Bukhari, Band 1, Seite 178, Sahih Muslim, Band 16, Seite 222. Und auch sagte Bukhari, ich war mit Abdullah, also Bukhari berichtete über Shaqiq, ich war mit Abdullah und Abu Musa. Sie sagten, der Prophet sagte, vor dem Eintreffen der Stunde gibt es Tage, an denen das Unwissen herabgesandt und das Wissen entzogen wird. Band 13, Seite 13. Und Ibn Battal sagte, Rahimullah, alles, was dieser Hadith beinhaltet, haben wir klar und deutlich gesehen. Das Wissen wurde weniger, Unwissen tauchte auf, der Geiz überkam die Herzen, die Versuchungen verbreiteten sich und das Töten stieg an. Fath al-Bari, Band 13, Seite 16. Noch eine interessante Aussage von Ibn Hajar al-Asqalani, rahimullah, indem er sagte, das, was er beobachtete, scheint im großen Umfang vorhanden gewesen zu sein, jedoch auch das jeweilige Gegenteil davon. Der Hadith meint aber die Verfestigung und die Verankerung jener genannten Punkte, so dass es kein Gegenteil gibt und wenn, dann nur selten. Dies bekräftigt auch der Hinweis auf die Entziehung des Wissens, so dass nur das Unwissen bleibt, jedoch schließt dies nicht aus, dass es noch eine kleine Gruppe gibt, die noch Wissen besitzt, die jedoch zu dem Zeitpunkt keine nennenswerte Zahl ausmacht. Oder ausmachen. Fath al-Bari, Band 13, Seite 16. Und wie entsteht das auch unter anderem? Durch den Tod der Gelehrten. So heißt es im Hadith, den Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu berichtete. Anhumah. Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagen: Allah entzieht das Wissen nicht von den Menschen. Allah entzieht das Wissen nicht den Menschen, sondern mit dem Tod der Gelehrten, bis es keinen Gelehrten mehr gibt. Dann ziehen die Menschen unwissende Menschen heran, die sie befragen und daraufhin Antworten ohne Wissen erhalten. Damit gehen sie in die Irre und leiten die anderen mit in die Irre. Sahih Bukhari, Band 1, Seite 194. Sahih Muslim, Band 16, Seite 223 bis 224. Und wir nehmen noch eine Aussage von Imam Nawawi, rahimahullah. Dieser Hadith zeigt, dass in den vorangegangenen Hadith mit dem Entziehen des Wissens nicht gemeint ist, dass das Wissen aus den Herzen der Gelehrten genommen wird. Vielmehr ist gemeint, dass diese sterben und die Menschen sich Unwissende nehmen, die mit Ignoranz urteilen und richten, so selbst in die Irre gehen und andere in die Irre führen. Sharh al-Nawawi lil-Muslim, Band 16, Seite 223 bis 334. Und seit dem Sahabe hat das Wissen immer abgenommen. Die Sahaba waren die wissendsten Menschen. Danach die Tabi'in, die ihnen nachgefolgt sind. Und danach diejenigen, die ihnen nachgefolgt sind. Und so weiter und so weiter. Bis in unsere heutige Zeit. Und unsere nächste Generation hat dann noch weniger Wissen und so weiter und so weiter. Und auch Ibn Mas'ud, radio anhu, hat eine interessante Aussage. Er sagte, der Koran wird von euch entzogen in einer Nacht und verschwindet aus den Herzen der Männer, so dass nichts davon auf der Erde übrig bleibt. Tabarani, Majma al-Zawaid, Band 7, Seite 329 und 330. Warum wird der Koran, warum sagt er dies? Weil die Leute zu dieser Zeit es nicht, also nicht in dieser Zeit, sondern zu der Zeit, wo der Koran aus den Herzen entzogen wird, weil diese jeweiligen Leute es nicht verdienen. Okay. Na, wir kommen zum 14. Die vermehrten Sicherheitsleute und Helfer der Tyrannen und der ungerechten Machthaber. Imam Ahmed überlieferte, dass Abu Umama berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Am Ende der Zeit wird es in dieser Umma Männer geben. Oder er sagte, es werden am Ende der Zeit aus dieser Umma Männer erscheinen, die Peitschen wie Kuhschwänze haben. Sie gehen und Allah ist zornig mit ihnen und kehren zurück und Allah ist zornig mit ihnen. Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 250. Und eine andere Überlieferung von Tabarani im Kabir: Es wird am Ende der Zeit Sicherheitsleute geben, die gehen und Allah ist zornig mit ihnen. Und die zurückkehren und er ist zornig mit ihnen. So hüte dich davor, einer von ihnen zu sein. Ithaf al-Jama'a, Band 1, Seite 507 bis 508. Also was machen diese Leute? Sie spionieren aus. Sie spionieren dich aus, ob du zum Masjid gehst. Sie spionieren dich aus, ob du Dawa machst. Und so weiter und so weiter. Und ja. Und auch ein Hadith in Sahih Muslim, Band 17, Seite 190. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Zwei Gruppen von Menschen, die in die Hölle gehen, habe ich nicht gesehen. Menschen mit Peitschen wie Kuhschwänze, mit denen sie die Menschen schlagen. Und die andere Gruppe. Dazu kommen wir noch, inshallah. Und An-Nawawi rahimahullah sagte über diesen Hadith, dass dieser ein Wunder ist für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Denn es ereignete sich, was er berichtet hat. Also zur Zeit Imam Nawas, er hat diese Sache gesehen. Was die Leute mit den Peitschen angeht, so sind dies die Bedienstete des Polizeichefs. Sharh an-Nawawi lil Muslim, Band 17, Seite 190. Und zu den ungerechten Machthabern ist noch ein interessanter Hadith in Tabarani, Majma' al-Zawa'id und Majma' al-Zawa'id, Band 5, Seite 235. Prophet S.A.W. sagte: Es werden über euch Leute herrschen, die schlimmer sind als die Anhänger des Masdar-Glaubens. Taib. 15. 14. zwar die vermehrten Sicherheitsleute und Helfer der Tyrannen und der ungerechten Machthaber. Die vermehrten Sicherheitsleute und Helfer der Tyrannen und der ungerechten Machthaber. Ja. 15. zwar oder ist die Verbreitung der Unzucht, Verbreitung der Sinne. Und diese Sache ist in unserer Zeit extrem verbreitet unter den Menschen. Und der Prophet S.A.W. sagt in den beiden Sahih-Büchern, ist authentisch überliefert, zu den Zeichen der Stunde gehören, und er nannte davon, die Verbreitung der Unzucht. Sahih Bukhari, Band 1, Seite 178, Sahih Muslim, Band 16, Seite 221. Und Abu Huraira überlieferte oder berichtete, dass der Prophet S.A.W. sagte: Es werden die Menschen trügerische Jahre heimsuchen. Und er erwähnte den Hadith, in dem es heißte: Und Unzucht verbreitet sich. Mustadrak al-Hakim, Band 4, Seite 512. Und sogar noch gewaltiger und noch schlimmer ist, dass die Unzucht für erlaubt erklärt wird. So wurde in den beiden Sahih-Büchern auch authentisch überliefert. Der Gesandte Allah s.a.w. sagte: Es wird in meiner Umma Menschen geben, die die Unzucht und Seide, ja eine Seide für den Mann, erlauben. Sahih Bukhari, Band 10, Seite 51. Und die Unzucht allgemein, yani die Unzucht zu erlauben, ist eine Sache von ist Kufr. Ist Kufr Ekber, was eine aus dem Islam ausschließt, ja. Das gefällt mir. Und die Unzucht wird so stark verbreitet sein, dass die Unzucht beginnt wie die Tiere. Also am Ende Zeit, nachdem die Gläubigen verschwunden sind und die schlimmsten Menschen bleiben, so heißt es im Hadith, den Nawas berichtete, in dem es heißt: Und es bleiben die schlimmsten Menschen, die Unzucht wie die Tiere begehen. Zu ihrer Zeit tritt die Stunde ein. Sahih Muslim, Band 18, Seite 70. Na, wir kommen zum 16. Die Verbreitung von Zinsen. Der Gesandte Allah s.a.w. sagte: Vor dem Eintreffen der Stunde verbreiten sich die Zinsen. Surah al-Munziri, Targhib wa Tarhib, Band 3, Seite 9. Und im Sahih wird auch berichtet über Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet s.a.w. sagte: Es wird eine Zeit kommen, in der es den Menschen egal sein wird, woher sie ihr Geld erhalten, ob aus Vererlaubten oder Verbotenen. Sahih Bukhari, Band 4, Seite 313 und Sunan Nasa'i, Band 7, Seite 243. Und Allah sagt auch, o dir glaubt, verschlingt nicht den Zins um ein Vielfaches vermehrt, sondern fürchtet Allah. Und es gibt zwei Arten von Riba, vor allem in Rasulullah seiner Zeit. Zwei Arten von Riba. Erstens Riba al-Fadl und Riba, wie heißt das? Nasiya. Riba al-Fadl und Riba al-Nasiya. Die waren vor allem zur Zeit von Rasulullah. Was ist Riba al-Fadl? Das ist in der Hadith erwähnt Rasulullah fünf Punkte oder fünf Gegenstände. Zum einen Gold, Silber, Datteln, Weizen und Gerste war das, glaube ich. Wallahu alam. So, was ist hier zum Beispiel Riba? Das ist interessant, das wissen vielleicht viele nicht. Wenn zwei Personen an Ort und Stelle treffen sich, an Ort und selbe Ort, selbe Zeit, ja, ne? Sie treffen sich und der tauscht 1 Kilo Gold gegen 1,2 Kilogramm Gold. Wollen an Ort und Stelle tauschen, die tauschen das, das ist Riba, das ist Zinsen. Man darf nur Gleiches mit Gleichem tauschen an Ort und Zeit, muss an Ort und Zeit geschehen sozusagen. Aber über diese Meseele, über diese Angelegenheit soll man bitte noch weiter forschen. Wallahu alam. Auf jeden Fall, was ich weiß, dass von diesen fünf Dingen, wie heißt es? Zum Beispiel Silber mit Silber. Man kann nicht ein Kilo Silber gegen 500 Gramm Silber tauschen. Das geht nicht. Ich gebe dir ein Kilogramm Silber, du gibst mir 500 an selber Ort und Zeit. Das geht nicht, ja. Okay? Und das sind fünf Dinge, der Hadith erwähnt. Und sofern ich mich nicht falsch erinnere, ist das die Jumhur der Gelehrten, die Mehrheit der Gelehrten oder vielleicht sogar alle Gelehrten gesagt haben, dass sich diese Art von Riba nicht nur auf diese fünf beschränkt. El-Muhim, das weitere ist im Fiqh-Unterricht zu klären. Und die zweite Art von Riba ist En-Nasiya. Und das ist, was wir heutzutage so kennen, das ist der Riba der Zeit. Zum Beispiel, ich gebe dir 500 Euro und ich sage dir, wenn du es nach 2 Wochen nicht mehr zurückzahlst, dann zahlst du 550 Euro. Diese Art von Zins. Das ist Riba in Nasir und auch verboten. Ja. Und wir kommen jetzt zu 17. Das Erscheinen von Musik und sie für erlaubt erklären. Das Erscheinen von Musik und sie für erlaubt erklären. Sahel ibn Sa'ad berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Am Ende der Zeit wird es Erdrutsche, vom Himmel herabfallende Steine, Entstellungen geben. Er wurde gefragt: O Prophet, wann wird das sein? Er sagte, wenn die Musikinstrumente und Sänger und Sängerinnen auftreten. Sunan Ibn Majah, Band 2, Seite 1350. So, in dem Hadith wird erwähnt, also in der deutschen Übersetzung, Entstellungen. Was heißt die Entstellungen? Das heißt, das wird im nächsten Hadith erwähnt. Ich erwähne diesen Hadith. Und dieses Zeichen ist in großem Umfang in unserer heutigen Zeit aufgetreten. Und na, im Sahih Bukhari, Band 10, Seite 51, heißt es: Hisham ibn Ammar sagte, Sadaqa ibn Khalid hat uns berichtet. Also er erwähnte die Überlieferungskette, die bis Abu Malik el-Ashari reicht, der vom Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird von meiner Umma Menschen geben, die Unzucht und Seide, Alkohol und Musik für erlaubt erklären. Und es wird Menschen geben, die an einem hohen Berg leben und viel Vieh haben, ja, Tiere. Dann kommt ein Armer zu ihnen und bettelt. Sie sagen, komm morgen. Da kommt ein Armer zu ihnen und sagt, komm morgen, weil sie ihm nicht geben wollen. Die wollen nicht geben, da sagt er, komm morgen. Dann vernichtet Allah sie nachts und legt den Berg auf sie. Und andere verwandelt er in Affen und Schweine bis zum Tag der Auferstehung. Sahih Bukhari, ach ja, die Quelle habe ich erwähnt. Na, also was ist die Gefahr von diesen Sänger und Sängerinnen? Was sind diese Entstellungen? Was sind diese Entstellungen? Was ist die Gefahr davon, dass sie zu Affen und Schweine verwandelt werden? Dieser Sänger. So. Okay. 18. Das vermehrte Konsumieren von Alkohol und es für erlaubt erklären. Also das vermehrte Konsumieren von Alkohol und es für erlaubt erklären. Und in dieser Umma ist das Trinken von Berauschendem oder Alkohol und auch die Andersbenennung ist schon erschienen. Man nennt es zum Beispiel, ja, in verschiedenen Namen nennt man das. Und schlimmer als dies ist, dass einige Menschen es für erlaubt erklären. Und dies gehört zu den Zeichen der Stunde. Sahih Muslim, Band 16, Seite 221, von Anas ibn Malik, der sagte: Ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, zu den Zeichen der Stunde gehört, und er nannte einige davon, dass viel Alkohol konsumiert wird. Und der Hadith im Musnad Imam Ahmed, Band 5, Seite 318, und Sunan ibn Majah, Band 2, Seite 1023. Der Prophet sallallahu sagte: Eine Gruppe von meiner Umma wird den Alkohol unter einer anderen Bezeichnung für erlaubt erklären. Und sie benennen ihn anders. Zum Beispiel, die sagen: Ich kenne nicht so viele Alkoholmarken. Wie sagen die zum Beispiel? Ich weiß nicht. Also, die haben halt verschiedene Namen für Alkohol. Der Lebenstrank oder Wodka oder und so viele Namen, ja. Wir nennen Alkohol einfach nur um es so als nicht so schädlich darzustellen oder als etwas Gutes darzustellen. Zum Beispiel ist dasselbe auch wie bei der Unzucht. Sie sagen zum Beispiel nicht, ja, sie sagen ja, Unzucht ist vielleicht was Schlechtes oder nicht mal das sagen wir. Aber die benennen das einfach um. Die sagen, ja, das ist eine Affäre oder das ist eine Liebesbeziehung, eine geheime Liebesbeziehung. Willst du etwa gegen die Liebe sein und so weiter und so weiter. Dabei sind sie wie Affen und Schweine oder wie allgemeine Tiere. Taib. 19. Und das sehen wir heutzutage sehr häufig in den muslimischen Ländern. Die Verzierung von Moscheen und sich damit brüsten. Ja, ne, so damit angeben. Also das Schmücken von Moscheen und sich damit und damit anzugeben sozusagen. Musnad Imam Ahmed, Band 3, Seite 134, der Gesandte Allah sagte, die Stunde wird nicht eher eintreffen, bis die Menschen sich mit Moscheen, ja, ne, angeben sozusagen. Und der andere Hadith in Sunan Nasa'i, Band 2, Seite 32. Zu den Zeichen der Stunde gehört, also Rasulullah s.a.w. sagte, zu den Zeichen der Stunde gehört, dass die Menschen sich mit Moscheen so hoch machen, so brüsten, sozusagen, so angeben. Und Bukhari sagte, Anas sagte, Sie brüsten sich damit, also sie geben damit an sozusagen, und dann füllen sie sie nicht, außer ein wenig. Dass sich damit brüsten meint, sich nur um ihre Bemalung und Verzierung kümmern. Ibn Abbas sagte, ihr werdet sie verzieren und bemalen wie die Juden und Christen. Sahih Bukhari, Band 1, Seite 539. Wie oft sehen wir das? Die Moschee ist riesig groß, aber die Leute, die da beten, sind fast keine. So. Und Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, sagte, oder beziehungsweise er verbot das Verzieren und Bemalen von Moscheen, weil das die Menschen von ihren Gebeten ablenkt. Und sagte bei der Renovierung der Prophetenmoschee, also als die Masjid al-Nabawi von Muhammad sallallahu alaihi wasallam renoviert wurde, da sagte er, schütze die Menschen vor dem Regen, also mach den Dach, repariere den Dach oder schütze halt die Menschen vor dem Regen, indem du den Dach bearbeitest sozusagen, und wehe dir, sie rot oder gelb zu malen, sodass du die Menschen in Versuchung oder Ablenkung bringst. Wehe dir, dass du das machst. Siehe Sahih Bukhari, Band 1, Seite 539. Und in unserer heutigen Zeit ist es nicht, dass die Moscheen rot oder gelb bemalt sind. Sie sind außen verziert mit Gold, innen drin. Oder sogar der Sejade, der Teppich bei der Moschee, ist schon eine Katastrophe meistens für sich selber. Du guckst auf die Gebetsstelle und du siehst tausende Farben vor dich. Auf deinem Gebetsplatz. Abgesehen von den Wänden, auch der Gebetsplatz vor dich. Oder zum Beispiel, es gibt sogar Sajjade, die zählen deine Rakats. Elektronische Sajjade. Oder es gibt sogar Sajjade, die nachts leuchten und so weiter und so weiter. Ja, ne, das sollte man nicht machen. Und vor allem darin, und vor allem der Dach der Masjid von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Dach von seiner Masjid bestand aus Palmenblättern. Aber dies war die meist gesegnetste Masjid. Der Boden war aus Steinen und der Dach war aus Palmenblättern. Das war die Masjid von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und es war die Masjid mit der meisten Baraka, mit der meisten Segnungen. Und sogar so auch wurde ihre Zerstörung angedroht, wenn die Moscheen und die Koranbücher verziert würden. Al-Hakim al-Tirmidhi überlieferte, dass Abu Darda sagte: Wenn ihr eure Moscheen und Koranbücher verziert, dekoriert und schmückt, so ist euch die Vernichtung sicher. Sahih al-Jami' al-Sagir, Band 1, Seite 220. Ich glaube, wir erwähnen noch ein, zwei Punkte. Dann machen wir Schluss. Auf jeden Fall 20. Um die höheren Gebäude wetteifern. Oder eifern, ja, ne? Und das Eifern um immer höhere Gebäude gehört zu den Zeichen der Stunde und die zeitlich der Epoche des Prophetentums nahe war und verbreitete sich, bis die Menschen sich mit ihren Gebäuden und Häusern aufspielten sozusagen. Dies war eine Folge der globalen Verbreitung des Islams, in dessen Zuge sich die Welt den Muslimen öffnete und daraufhin das Geld strömte. Und das ging so weit, bis sich viele dem Diesseits der Dunya widmeten und von dem Virus der vorangegangenen Völker vor ihnen befallen wurden, nämlich dem Eifer und das Sammeln von Geld, um es schließlich für Dinge auszugeben, für die es religiös gesehen nicht ausgegeben werden sollte. Und es ging sogar so weit, dass sich die Welt auch den Beduinen, ja den Wüstenarabern und ähnlichem öffnete woraufhin sie begannen, hohe Gebäude zu errichten, um darin zu konkurrieren. Zum Beispiel sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung von Muslim: Wenn du die barfüßigen, nackten Hirten siehst, um die höheren Gebäude konkurrieren siehst. Sahih Muslim, Band 1, Seite 158. Und nackt bedeutet nicht unbedingt nackt im Sinne von keine Klamotten, sondern hier na. Und hier sind auch nicht unbedingt die Kuffar gemeint. Und auch sagte der Prophet sallam, die Stunde wird nicht eintreffen, bis die Menschen um die höheren Gebäude wetteifern. Sahih Bukhari, Band 13, Seite 81 bis 82. Und Ibn Hajar, rahimahullah, sagte in Fath al-Bari, Band 13, Seite 88: Die Bedeutung des Wetteiferns um die höheren Gebäude lautet, dass jeder, der ein Haus baut, sich wünscht, dass es höher liegt als das des anderen. Es kann damit aber auch gemeint sein, dass man sich mit dessen Verzierung und reicher Bemalung brüstet. Vieles davon hat sich bereits ereignet und nimmt mehr und mehr zu. Zum Beispiel in der Wüste. Die haben genug Platz, um sich auszubreiten, aber die wollen ihre Gebäude hochbauen, damit sie den Nachbarn sozusagen besser sind, in dem Sinne, in dem sie ein höheres Gebäude haben. Das heißt, es geht hier nicht darum, die bauen ein hohes Gebäude, weil die keinen Platz haben. Nein, die bauen das Gebäude nur, um zu konkurrieren. Deswegen auch die, zum Beispiel die Wüstenaraber, die haben in der Wüste genug Platz, sich auszubreiten, aber sie wollen halt höheres Gebäude haben wie der Nachbar sozusagen. Und wir beenden hier inshallah, sind dann beim nächsten Mal beim 21. Zeichen inshallah. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين